Wir werden dich sicher vermissen, doch vergessen werden wir dich nicht. Du warst eine Inspiration, die Treue deiner Fans war dein Lohn. Das Feuer in deinen Augen, die Überzeugung im Herz, wir erinnern uns mit vollem Schmerz. Wir werden ein Weg weitergehen und uns in Valhalla wiedersehen. Ian Stewart, Ruhe in Frieden. Wir werden in deinem Namen siegen. Standest du in der Schlacht, die Kritik an deiner Musik hat's dir nicht leicht gemacht. Doch darüber hast du nur gelacht, du hast nur an deinen Weg gedacht. In deinem Geiste werden wir streben und wie du alles für ein besseres. Wir werden ein Weg weitergehen und uns in Valhalla. never forget you.